setzt aber zwei Dinge voraus. Erstens, die Kommune bzw. der Kreis waren wirklich nicht in der Lage, für das Kind einen U3-Betreuungsplatz anzubieten. Das kommt in der Praxis eher selten vor. Meistens klappt es irgendwie, nicht immer der Wunschplatz, aber es klappt. Und zweitens, die Eltern müssen auf Erstattung des Verdienstausfalls dann natürlich auch klagen. Rückwirkend geht da gar nichts. Es ist schon möglich, dass jetzt die Klagefreudigkeit zunimmt, aber auch die Kommunen werden nach diesem Urteil natürlich noch intensiver als bisher darauf achten, dass sie jedem Kind einen Betreuungsplatz anbieten können. Die ganz große Klagewelle sehe ich da nicht. Weitere Meldungen im Überblick mit Sabine Roth. Die Flugbegleiter der Lufthansa-Billigtochter Eurowings wollen streiken. Nach Angaben der Gewerkschaft UFO sind ab Montag zwei Wochen lang jederzeit Arbeitsniederlegungen möglich. Eurowings geht davon aus, dass vor allem Flüge von und nach Düsseldorf und Hamburg betroffen sein werden. Das Kabinenpersonal fordert bessere Arbeitsbedingungen und mehr Gehalt. Die Drogeriemarktkette DM interessiert sich für die Übernahme von bis zu 80 Kaisers-Tengelmann-Filialen. Konzernchef Haus sagte der Heilbronner Stimme, dass er für DM nach wie vor Wachstumsmöglichkeiten in Deutschland sieht. Seit Anfang der Woche läuft der Verkauf der Kaisers-Supermärkte. In Katalonien in Spanien dürfen wieder Stierkämpfe stattfinden. Das Verfassungsgericht hat das Verbot aufgehoben, weil der Stierkampf zum kulturellen Erbe Spaniens gehöre. Ein Verbot könne deshalb nur die Zentralregierung in Madrid aussprechen. Das katalonische Parlament hatte den Stierkampf vor fast 5 Jahren verboten, aufgrund einer Petition von 180.000 Tierschützern. Hier noch eine Meldung aus Nordrhein-Westfalen. Die Extremistenbewegung der sogenannten Reichsbürger rückt stärker in den Fokus des Verfassungsschutzes, auch hier in Nordrhein-Westfalen. Der Chef des Verfassungsschutzes NRW, Freier, warnt davor, die Reichsbürger als Spinner abzutun. Unter ihnen seien Verschwörungstheoretiker, Querulanten und Rechtsextremisten. Gemeinsam sei ihnen, dass sie Staat und Behörden nicht akzeptierten. Nach seinen Angaben haben die Aktionen und Mitglieder dieser Gruppierung seit dem vergangenen Jahr zugenommen. Derzeit geht der Verfassungsschutz. WDR 3 Hörspiel. Guten Abend. Heute wird die österreichische Schriftstellerin Elfriede Jelinek 70 Jahre alt. Sie ist konstant im Chor derjenigen zu hören, die ihre literarische Stimme erheben gegen Vergessen, Wegschauen und das bequeme Einrichten in den Ungerechtigkeiten der Zeitläufte. Sie ist mehrfach international ausgezeichnet, auch als Hörspielautorin. 2004, da durfte sie den Literaturnobelpreis entgegennehmen, ebenso wie den wichtigsten deutschen Hörspielpreis, den Hörspielpreis der Kriegsblinden. Sie erhielt ihn für Jackie. Jackie, das ist Jacqueline Bouvier, verheiratete Kennedy, verheiratete Onassis, ein Idol zwischen US-Präsident und griechischem Milliardär, zwischen Glanz und Glamour, Bedeutung und Behauptung, Schicksalsschlägen und Schocks. Eine mediale Heldin mit diversen Rollen, über die Jackie im folgenden Hörspiel reflektiert. Jackie von Elfriede Jelinek. Also ich markiere mich selbst. Ach so, ich hänge in meinen Hängerchen oder wie man das nennt, meine Teile sind nicht betoniert. Ich bin das Kind in der Frau, die an mir besonders hervorheben würde. Betoniert.